Erster Jesus ging aus dem Tempel. Seine Freunde kamen zu ihm. Sie zeigten ihm die Gebäude vom Tempel. Zweiter Jesus sagte, seht ihr das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird kaputt gemacht. Dritter Jesus saß auf einem Berg. Seine Freunde kamen zu ihm. Sie fragten, wann wird das sein? Was ist das Zeichen, dass du wiederkommst und die Welt zu Ende geht? Vierter Jesus sagte, passt auf, dass euch niemand täuscht. Fünfter, viele Leute werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden viele Menschen täuschen. Sechster, ihr werdet von Kriegen hören. Habt keine Angst. Das muss so sein. Aber das ist noch nicht das Ende. Siebter, ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Ein Land wird gegen das andere kämpfen. Es wird wenig Essen geben und die Erde wird beben. Achter, das ist erst der Anfang von schlimmen Zeiten. Neunter, man wird euch Leid antun und euch töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Zehnter, viele Leute werden dann nicht mehr an mich glauben. Sie werden einander verraten und hassen. Elfter, viele falsche Propheten werden kommen und viele Menschen täuschen. Zwölfter, weil die Menschen so viel Schlechtes tun, wird die Liebe bei vielen kalt werden. Dreizehnter, aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet. Vierzehnter, die gute Nachricht von Gottes Reich wird in der ganzen Welt erzählt werden. Alle Völker sollen es hören. Dann wird das Ende kommen. Fünfzehnter, ihr werdet etwas Schlimmes sehen, das den heiligen Ort zerstört. Der Prophet Daniel hat davon gesprochen. Wer das liest, soll gut aufpassen. Sechzehnter, dann sollen alle, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Siebzehnter, wer auf dem Dach ist, soll nicht heruntergehen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Achtzehnter, wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückgehen, um seinen Mantel zu holen. Neunzehnter, schlimm wird es für schwangere Frauen und Mütter mit kleinen Kindern sein. Zwanzigster, betet, dass ihr nicht im Winter oder am Sabbat fliehen müsst. 21. Denn dann wird es sehr schlimm. So schlimm war es noch nie und wird es nie wieder sein. 22. Wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde niemand überleben. Aber für die Menschen, die Gott liebt, wird diese Zeit verkürzt. 23. Wenn jemand zu euch sagt, hier ist der Christus. Oder, da ist er, dann glaubt es nicht. 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten kommen. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. Sie werden versuchen, sogar die Menschen zu täuschen, die Gott liebt. 25. Ich habe euch das alles schon vorher gesagt. 26. Wenn man euch sagt, er ist in der Wüste, dann geht nicht hin. Wenn man sagt, er ist im Haus, dann glaubt es nicht. 27. Denn wenn der Menschensohn kommt, wird es wie ein Blitz sein. Man sieht ihn von Osten bis Westen. 28. Wo ein toter Körper ist, da sammeln sich die Vögel. 29. Nach dieser schlimmen Zeit wird die Sonne dunkel. Der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Kräfte im Himmel werden erschüttert. 30. Dann wird man am Himmel das Zeichen des Menschensohns sehen. Alle Völker der Erde werden traurig sein. Sie werden den Menschensohn auf den Wolken sehen. Er kommt mit großer Macht und Herrlichkeit. 31. Er wird seine Engel mit lauten Trompeten schicken. Sie werden alle Menschen sammeln, die Gott liebt. Sie kommen aus allen Richtungen. 32. Lernt vom Feigenbaum. Wenn seine Zweige weich werden und Blätter bekommen, wisst ihr, dass der Sommer bald kommt. 33. So ist es auch, wenn ihr das alles seht. Dann wisst ihr, dass er bald kommt. Er steht schon vor der Tür. 34. Ich sage euch, alle diese Dinge werden passieren, bevor die Menschen sterben, die jetzt leben. 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden immer bleiben. 36. Niemand weiß, wann dieser Tag und diese Stunde sein werden. Nicht einmal die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. 37. Als Noah lebte, waren die Menschen auch so, wie es sein wird, wenn der Menschensohn kommt. 38. Die Menschen aßen und tranken. Sie heirateten. Das ging so weiter, bis Noah in das Schiff ging. 39. Sie merkten nichts, bis die große Flut kam und alle mitnahm. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. 40. Zwei Männer sind auf dem Feld. Einer wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. 41. Zwei Frauen mahlen Getreide. Eine wird mitgenommen, die andere bleibt zurück. 42. Darum passt auf. Denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. 43. Merkt euch das, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, würde er aufpassen. Er würde nicht zulassen, dass der Dieb in sein Haus einbricht. 44. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt, wenn ihr es nicht erwartet. 45. Wer ist ein guter und kluger Diener? Der Herr gibt ihm die Aufgabe, auf die anderen Diener aufzupassen und ihnen Essen zu geben, wenn es Zeit ist. 46. Der Diener ist glücklich, wenn sein Herr ihn bei seiner Rückkehr bei der Arbeit sieht. 47. Ich sage euch, der Herr wird ihn über alles setzen, was er hat. 48. Aber wenn der schlechte Diener denkt, mein Herr kommt noch nicht, 49. und er fängt an, die anderen Diener zu schlagen und mit Betrunkenen zu essen und zu trinken, 50. dann wird der Herr dieses Dieners an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, 51. und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Der Herr wird ihn bestrafen und ihn zu den Heuchlern werfen. Dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen.